ARD. Achtung, Achtung. Jetzt. Ich kann ohne Hörspiel nicht leben. Das ist eben einfach meine Welt. 100 aus 100. Die Hörspiel-Collection mit Nora Gomringer und Jörg Albrecht. Hallo beim Lauschen hier zum Jubiläumspodcast begrüßen Jörg Albrecht und Nora Gomringer. Hallo. Hi. 1951 gab es die Erstausstrahlung dieses Stücks von Günther Eich, der sich wünschte, den Hörer aus seiner Sofaecke aufzuschrecken. Was glaubst du, ist es ihm gelungen mit Träume? Ja, das glaube ich und das wissen wir auch. Es ist dokumentiert, dass es viele Reaktionen auf dieses Stück gab. Woraus besteht es? Es sind verschiedene Träume, denen wir folgen. Sie werden von Durchschnittsmenschen geträumt und die befinden sich auf verschiedenen Kontinenten dieses Planeten. Ja, wir tauchen in verschiedene Settings auf. Als Beispiel der erste Traum. Menschen fahren seit 40 Jahren in einem Waggon, der nicht aufhört zu fahren. Sie wurden nachts um 4 aus dem Haus geholt. Mhm. In diesem Waggon wurden dem Paar, das aus dem Haus geholt und dort eingesperrt wurden, auch Kinder und Enkel geboren. Und die Alten erinnern sich an die Vergangenheit. Die Jungen bestreiten, dass es die Welt drumherum überhaupt gibt oder mal gab. Und die Frage kommt sofort auf, ja, haben die Alten diese ganze alte Welt nur geträumt und dieses Schicksal, das ist schon so ziemlich eindrücklich und geht direkt in die Magengrube und nicht anders die anderen Träume, die dann wieder andere Settings aufmachen. Genau. Ich fand das alles so wie Twilight Zone. Also es hat mich unheimlich daran erinnert, auch von der musikalischen Atmosphäre, den Stimmungen, den Stimmen auch. Mhm. Ein richtig gutes Hörspiel, das man jemandem vorspielen kann, um zu zeigen, was die deutsche Sprache auch kann, wenn es um Atmosphäre herstellen geht. Und was SprecherInnen können. Absolut. Also das Ensemble ist natürlich ganz toll und bringt uns diese Träume, die ja eigentlich eher Albträume sind, sehr nahe. Das ist, glaube ich, sowieso eine Fehleinschätzung oder eine Fehldeutung, dass Träume immer quasi etwas, das sind ja Tagträume oder Wunschträume, die wir eigentlich haben, wenn es um schöne Träume geht. Ich finde die Träume, die geschildert werden, sehr real, sehr klar an dem, was wir wahrscheinlich in der Nacht aufarbeiten. Ja, und es ist natürlich im Kontext zu verstehen, zum einen des gerade überkommenen Faschismus in Europa, aber auch des Abwurfs der Atombombe, des Kalten Kriegs, der sich schon anfängt weiter zuzuspitzen, aber auch Themen aus dem Kolonialismus tauchen auf. Also in einem Traum sind es zwei Forscher, die im Urwald von Indigenen bekocht werden und dann auf einmal ihr Gedächtnis verlieren. Übrigens an der Stelle kurze Warnung oder Content Note, die Darstellung dieser Indigenen ist seltsam kolonialistisch und rassistisch in unseren Ohren heute. Aber eben dieser Albtraum, der ihnen widerfährt, das sind eigentlich keine Träume, es sind Albträume, das will ich sagen. Mhm. Nicht zuletzt dann auch der in unserer Fassung des Hörspiels jetzt letzte Traum, wo Termiten eigentlich die ganze Wirklichkeit wegfressen. Also das ist stark, weil es alles unterhöhlt und das Weltgefüge so morsch macht und damit auch die Menschen und dem, was sie sagen, alle werden eine Hülle. Ich fand das wirklich super. Ja, Ton ab. Thank you.

Ich werde noch einmal die langen Schatten der Tannen sehen auf der Bauernschmiedalm und mit Emmy Gruber auf den Gedra gehen. Ich werde mich erinnern an die Vogelzüge über dem Flugplatz von Märkisch Friedland, an den Geruch des Bierkellers im Gasthaus zum Hirschen, das meinem Großvater gehörte, an Holunder, Raps und Mohn, flüchtig gesehen von einem Zugfenster aus, an das Erröten der 14-jährigen Gabriele Dembitzer, an die roten und grünen Lichter eines Flugzeugs, das unter dem Sternbild der Cassiopeia dahinflog, an den Tanz unter den Lampions des 14 Juillet, an den Duft von Obst morgens an den Verkaufsständen vorm Schloss in Celle. Ich werde denken an den Herzschlag der Eidechse, die mich erblickt hat, und an ein Gedicht aus dem westöstlichen Divan, das mich tröstete. Von einer Stunde X, deren es bekanntlich sehr verschiedene geben kann, träumte am 27. April 1950 der Automechaniker Louis Stone in Freetown, Queensland, Australien. Es darf beruhigend vermerkt werden, dass Stone sich derzeit der besten Gesundheit erfreut und seinen Traum längst vergessen hat. Nachbarin. Ihr lacht. Warum sollen wir nicht lachen? Wir sind glücklich. Wie könnt ihr das? Ha, wir haben unsere Kinder und das tägliche Brot. Habt ihr Sorgen, Nachbarin? Wisst ihr nicht, dass der Feind kommt? Der Feind? Man hat ihn auf der Straße von Sydney her gesehen. Es muss nicht sein, dass er hierher kommt. Wohin führt die Straße sonst? Es muss nicht sein, dass er in unser Haus kommt. Nein, vielleicht kommt er in meines. Und deswegen macht mich euer Lachen zornig. Lebt wohl und verschließt eure Türen. Gute Nacht. Das Tor ist verschlossen. Schau hinaus. Alle Lampen verlöscht? Wir wollen auch unsere auslöschen. Ja. So ist es besser. Wo bist du, Bob? Elsie? Ja, ja. Mama, hier. Vielleicht ist es nicht wahr. Wir hätten fragen sollen, wer ihn gesehen hat. Der Feind. Wer erkennt ihn schon? Ist jetzt Krieg, Mama? Es ist immer Krieg. Wir werden das Fenster aufmachen, aber die Vorhänge zuziehen. Wenn wir jetzt den Vorhang ein wenig beiseite tun, können wir hinausschauen. Es ist finster draußen. Nichts zu sehen. Es ist Neumond. Und alles ganz still. Nein, es ist nicht still, Mama. Ich höre was. Was hörst du? Ich weiß nicht, was es ist, aber ich höre etwas. Was ist das? Schritte? So geht doch niemand. Still! Es sind Schritte, Mama. Es kommt hierher. Jetzt hält es an. Ganz nahe an unserem Haus. Es kann auch woanders sein. Der Schall täuscht sie hinaus. Ich sehe nichts. Nein, ich sehe nichts. Aber es ist wie grüner Schein im alten Holz. Wie der Schein nachts auf der Uhr. Still! Es bewegt sich. Er klopft bei uns. Nein! Nein!

Essen fertig, Sahib. Endlich! Der Urwald macht hungrig. Komm, Michael. Er wird was Schönes zusammengebraut haben. Wir hätten einen tscherkessischen Koch mitnehmen sollen. Einen tscherkessischen Koch auf eine Expedition nach Zentralafrika? Ein Tscherkesse in Zentralafrika ist nicht merkwürdiger, als wir es hier sind. Was ist das hier im Teller? Konserve. Also Gulasch. Und das hier, frisches Gemüse? Aus Urwald, sehr gut. Du willst uns vergiften, Halunke. Das schmeckt hervorragend. Das wäre das erste Mal. Aber du hast recht, Peter. Jetzt geht das Getrommel wieder an. Was bedeutet das, Kongo? Dass Sahib jetzt isst. Da hast du's. Sie trommeln jede Handbewegung von uns. Warum esst ihr nicht? Schon gegessen, Sahib. Sie sitzen um uns herum und starren uns an. Fällt dir das nicht auf, Michael? Sie kennen uns erst seit 3 Tagen und finden alles merkwürdig an uns. Das bedeutet nichts. Dieses Trommeln regt mich auf. Mich nicht. Essen sehr gut, Kongo. Ja, Sahib. Ah, da grinst er. Man muss sie hin und wieder loben. Und hin und wieder tadeln. Bist du satt? Völlig. Gehen wir ins Zelt, deine Pfeife rauchen. Und den Mittagsschlaf halten. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Ich glaube, wir haben es mit unseren Trägern ganz gut getroffen. Was meinst du? Ich glaube auch. Willst du nicht rauchen? Nein, danke, Peter. Wenn wir morgen... Nun? Warum sprichst du nicht weiter? Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Verkalkung mit 30 Jahren, das ist zu früh. Mir kommt das merkwürdig vor, Michael. Was tun wir eigentlich hier? Wie? Ich meine, wohin wollen wir eigentlich? Und wozu sind wir hier? Du bist ja seltsam. Was wir hier wollen? Wenn du mich auch seltsam findest, sag es bitte. Eben wusste ich's noch. Ich habe es vergessen. Eben wusstest du es noch. Genauso ging es mir. Das ist doch... Verdammt! Eine plötzliche Gedächtnisstörung. Bei uns beiden? Lass uns nachdenken. Wir sind also irgendwo in Afrika im Urwald. Eine Expedition offensichtlich. Aber was ist ihr Ziel? Jede Expedition kann nur ein Ziel haben. Wieso? Welches denn? Das Glück, natürlich. Natürlich, sagst du. Michael, das ist doch Unsinn. Ich finde das ganz in der Ordnung. Also gut. Wir suchen das Glück. Ja. Aber in welcher Gestalt suchen wir es? Das wissen wir noch nicht. Und ausgerechnet hier? Ja, warum nicht hier? Michael, ich glaube das nicht. Denke nach, Peter. Es gibt keine anderen Ziele. Warum streiten wir uns? Wir haben unsere Tagebücher, unsere Aufzeichnungen. Daraus muss es hervorgehen. Dann kannst du schwarz auf weiß sehen, dass ich recht habe. Hoffentlich sind wir dann auf dem richtigen Wege. Sahib! Was ist? Komm mal rein. Träger sind fort. Alle. Was? Was soll das heißen zum Teufel? Alle fort. Und wo ist unser Gepäck? Auch fort. Unsere Instrumente, unsere Aufzeichnungen. Unsere Lebensmittel. Wir müssen ihnen nach den Dieben ihnen die Sachen wieder abnehmen. Ohne Waffen, meinst du, sie geben sie gutwillig her? Wir haben noch das Zelt und die 2 Feldbetten. Und 2 schmutzige Teller. Was sollen wir damit? Willst du sie durch den Urwald tragen? Und warum bist du hier geblieben? Ich nicht von ihrem Stamm. Verstehst du, was sie trommeln? Herr. Sag ja oder nein. Verstehen wohl. Aber? Nicht sagen. Warum nicht sagen? Trommeln für mich. Haben wir dich schlecht behandelt? Sahib, ihr gut. Ich will nicht sagen, weil ihr gut. Ist es etwas Schlimmes? Herr... Sag es, es ist besser, wir wissen es. Medizinmänner befahlen, euch Gedächtnis nehmen. Wie macht man das? Mischen Wurzel von Turiakpflanze unter Essen. Das also war das wohlschmeckende Gemüse. Daran erinnern wir uns wenigstens noch. Sahib, auch das vergessen. Gibt es kein Mittel dagegen? Weiß keines. Wissen es die Medizinmänner? Vielleicht. Was soll weiter mit uns geschehen? Niemand darf helfen. Ihr sollt Dämonen überlassen werden. Wer sind die Dämonen? Ich weiß nicht. Aber ich fürchte sie. Wilde Tiere vielleicht? Schlangen? Skorpione? Moskitos? Wenn euch am Leben lassen, ist gut. Wenn euch verderben, Ist auch gut. Sehr freundlich. Was zitterst du? Herr, Sie trommeln mir Befehl. Was für einen Befehl? Herr, ich muss fort. Hey, wohin rennst du? Herr, ich muss fort. Halunke, haben wir dich dafür bezahlt? Ich muss fort. Lass ihn, womit sollen wir ihn halten? Merkst du? Sie hören auf zu trommeln. Aber ich habe das Gefühl, als blickte aus jedem Gebüsch ein Augenpaar auf uns. Wie heißt du? Was? Wie du heißt? Ich weiß es nicht. Gut. Ich werde dich eins nennen und mich selber zwei. Wo sind wir? Wo sollen wir sein? Da, wo wir immer waren. Es kommt mir vor, als wären wir früher woanders gewesen. Unsinn. Wir waren immer hier. Hier ist unser Haus. Mir ist so, als hieße es nicht Haus, sondern Zelt. Ja, das kann sein. Aber das ist nicht unser Haus. Wir müssen fort. Warum müssen wir fort? Warum sollen wir nicht bleiben, wo wir sind? Wo sollen wir hin? Erinnere dich, unser Ziel war das Glück. Natürlich, und hier ist es. Nein, hier ist es nicht. Ich gehe danach suchen. Du Narr, du findest es woanders nicht. Ich gehe danach suchen. Leb wohl. Ich kann dich nicht halten, leb wohl. Es geht hier durch das Gestrüpp. Narr, elender Narr! Schlafen ist das Glück. Aber es ist mir, als fehlte mir was. Als wäre früher irgendein Geräusch da gewesen. Ja, das ist es. Jetzt fehlt mir nichts mehr, zum Glück. Die Griechen glaubten, die Sonne auf ihrer Fahrt über den Himmel riebe sich an ihrer Bahn und erzeuge so einen Ton, der unaufhörlich und ewig gleichbleibend und deshalb für unser Ohr nicht vernehmbar sei. Wie viele solcher unhörbaren Laute leben um uns? Eines Tages werden sie zu vernehmen sein und unser Ohr mit Entsetzen erfüllen. Frau Lucy Harrison, Richmond Avenue, New York, vernahm solche Laute am 31. August 1950, als sie am Nachmittag über dem Ausbessern eines zerrissenen Rocksaumes eingeschlafen war. Das ist das Wohnzimmer. Hier ist es am schönsten. Oh, dieser herrliche Blick. Der Fluss mit den Dampfern, der Park drüben, die Hochhäuser. Oh mein Gott, ist das schön. Ich freue mich so, Mama, dass du zu Besuch gekommen bist. Ja, ich musste endlich eure Wohnung sehen. Ich will mich ein bisschen freuen an eurem Glück. Das macht mich wieder jung.